verstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansage nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56, 60 richtig oder falsch sind. Nummer 56. Suchen einen Sportverein für Ihre Tochter und hören im Radio folgende Werbung. Am Samstag präsentieren jeden Freitag von 8 bis 17 Uhr die Sportvereine der Stadt ihr Angebot und laden zum Schnuppern und Ausprobieren ein. Der Tag steht unter dem Motto Spaß und Action. Kinder und Jugendliche aus allen Schulen sind eingeladen, sich zu informieren und aktiv mitzumachen. Die verantwortlichen Jugendbetreuerinnen und Betreuer stehen an diesem Vormittag für Fragen rund um die Sportarten und Vereine zur Verfügung. Für die teilnehmenden Kinder gibt es zudem kleine Preise und eine Urkunde. Eltern sind herzlich eingeladen, ihre Kinder zu begleiten. Wer Interesse hat, kann sich einfach vor Ort anmelden. Getränke und gesunde Snacks werden ebenfalls kostenlos angeboten. Alle sind willkommen, vorbeizukommen und neue Sportarten kennenzulernen. Nummer 57. Sie möchten zum ersten Mal Blut spenden und hören folgenden Aufruf des Roten Kreuzes? Blutspenden kann Leben retten. Blutspenden sind für Frauen und Männer ab 18 Jahren möglich. Kommen Sie einfach ins Blutspendezentrum des Roten Kreuzes. Heute, Samstag von 13 bis 14 Uhr und morgen Sonntag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Wer noch nie Blut gespendet hat, kann die Ärzte bei uns vor Ort alles fragen und erhält eine Informationsbroschüre. Eine Anmeldung im Internet ist leider nicht vorgesehen. Die Webseite bietet nur allgemeine Hinweise, eine Online-Registrierung gibt es nicht. Bringen Sie bitte Ihren Ausweis direkt zum Termin mit. Nummer 58. Sie müssen mit der S-Bahn von Michelstadt nach Schwabach fahren. Am Bahnsteig hören Sie folgende Durchsage. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen einer Störung auf der gesamten S-Bahn-Strecke zwischen Michelstadt und Schwabach verkehren momentan keine Züge. Stattdessen haben wir für Sie einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die regelmäßig zwischen den Bahnhöfen fahren. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Hinweise an den Haltestellen und informieren Sie sich über die aktuellen Fahrzeiten. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste wenden sich bitte vor Reiseantritt an den DB-Kundenservice. Wir danken für Ihr Verständnis und bitten alle Reisenden, mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen und den geänderten Fahrplan zu beachten. Nummer 59. Im Radio hören Sie folgende Durchsage. Liebe Gäste, für heute Nacht wurde eine Sturmwarnung herausgegeben. Es wird erwartet, dass Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern erreicht werden. Aus diesem Grund können wir unsere Tische, Stühle und Liegen nicht wie gewohnt wegräumen und schließen das Bad ausnahmsweise bereits um 19 Uhr statt wie üblich um 20 Uhr. Auch morgen Vormittag bleibt das Bad aus Sicherheitsgründen geschlossen. Bitte verlassen Sie heute spätestens um 18.45 Uhr die Schwimmhalle und die Umkleiden. Diese Maßnahmen dienen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder am Eingang. Nummer 60. Sie brauchen einen Termin bei einer Ärztin. Auf dem Anrufbeantworter hören Sie folgende Ansage. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Praxis von Dr. Anna Meyer. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Für eine Terminvereinbarung kontaktieren Sie uns bitte telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr. Eine Terminvergabe per E-Mail oder SMS ist leider nicht möglich. Bei akuten gesundheitlichen Problemen erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117. Bitte hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und schicken Sie uns auch keine SMS. Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Anruf zu den genannten Zeiten. Ende des dritten Teils.